Einheit 9 Teil 1 Übung 3 Hören Sie die Wörter in der richtigen Reihenfolge und lesen Sie mit. Der Adventskalender Der Adventskranz Das Bonbon Die Bonbons Der Gänsebraten Das Geschenk Der Kamin, die Kerze, der Knecht Ruprecht, die Krippe, die Mandel, die Mandeln, das Marzipan, die Nuss, die Nüsse, das Plätzchen, die Rute, Der Sack, der Stern, der Stiefel, der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmarkt.